Abschnitt 60 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Geheimnisse des Salons Goldschmied, Teil 3. Die Anekdoten der berühmtesten sind nicht so berühmt geworden wie die der unberühmten. Zwei Freunde unterhielten sich mit zwei jungen Mädchen und gingen dann mit ihnen in deren Zimmer. Oben trennten sich die Paare, nachdem der eine Herr dem anderen als Memento an den Vorstand der dermatologischen Klinik, Hofrat Philipp Pick, zugerufen hatte: »Bei Philipp Pick sehen wir uns wieder.« Ein polnischer Jude kam in den Salon, trank seinen Kaffee und wollte von dannen gehen. Man machte ihn aufmerksam, dass es üblich sei, etwas für die Musik zu bezahlen. »Ich bin nicht musikalisch«, erwiderte er und verschwand. Seither war für Gäste, die nicht die obligate Krone aufs Klavier legten, die Charakteristik gebräuchlich: »Der ist auch nicht musikalisch.« Von langweiligen Bällen der Gesellschaft entliefen oftmals alle Herren hierher, wo es lustiger war und man den Theatervereinsball parodieren konnte. Das Mahagoni-Separé war Komiteezimmer. Die Vortanzpaare versammelten sich da, jede Dame nahm einen der Kunstblumensträuße aus den Vasen in die linke Hand, in Saalmitte bildete sich, von einer Schnur umwickelt, die Herreninsel. Ordensgeschmückt und würdig erschienen Honoratioren, einzeln mit Namen angekündigt, von Herrn Madel mit Tusch begrüßt, von einem Rattenschwanz von Balljacheln, Klammer auf, an Armschleifen als Komitee kenntlich, Klammer zu, auf das Sofa hinaufgehoben, die Estrade. Die Klänge der schönen blauen Donau ertönten, die Herren in Frack tanzten mit den dekoltierten Vortanzdamen herein, die kurzen Röcke wie Schleppen hoben und die Nasen emporreckten, als ob ihr Papa Kommerzialrat sei und sie also ein Recht dazu hätten. Die Jünglinge, die sich hier nicht anders gaben, als wie sie immer waren, und die Mädchen, die etwas persiflierten, was sie nie gesehen hatten, es war ein gelungenes Satyrspiel auf den Dünkel der Gesellschaft, diese Theatervereinsbälle bei Gogo. Die Stammgäste, die sich derart aufspielen konnten, schauten mit Verachtung auf die ungelenkt die gewundene Stiege hinaufstapfenden Outsider. Aber diese Fremden, denen Reseks Winterfahrplan aus der Rocktasche guckte, die ihre Kipfeln in den Kaffee tunkten oder gar mitgebrachtes Schwarzbrot in die Silbertassen brockten, diese Bauerngruppen, die man verhöhnte, waren die besten Gäste. Der glattrasierte dicke Mann zum Beispiel, den einige »Vicar of Wakefield by Goldsmith« nannten, kam jeden Samstag um 9 Uhr abends, blieb mit dem Koffer in der Hand 10 Minuten im Salon stehen, mit tiefem Blick jede der Damen musternd, und verschwand dann mit der Glücklichen seiner Wahl, von der er sich erst Montag 7 Uhr morgens verabschiedete. Ein anderer keuchte schon, bevor er am Fuß der Treppe angelangt war. Von dort rief er, so muss wohl das Röhren eines Hirsches klingen, seine Bestellung hinauf: »Jet no klust du!« »Eine Dicke!« Es war nicht klug, sich mit den Fremden etwas anzufangen. Eine Gruppe von Kadettoffizierstellvertretern frotzelte eine Gesellschaft, die sich am Nebentisch allerdings plump genug benahm. Da kommt einer der Verspotteten auf die Knaben zu. »Mein Name ist Lurich. Wünscht einer der Herren etwas?« »Oh nein, bitte durchaus nicht. Wie hätten sie sich auch etwas wünschen sollen? Lurich war ja, das wussten sie, der stärkste Mann im Ringkämpferensemble, das eben im Theatre Varieté gastierte. Herr Goldschmied, der Gründer, hatte sich bald vom Geschäft zurückgezogen, übersiedelte nach Wien und kaum jemand, der dort im Kunsthistorischen Museum unter Gemälden eine Tafel mit dem Vermerk »Geschenk des Herrn Emanuel Goldschmied« liest, hat eine Ahnung davon, dass das Geld für die noble Kunstförderung einem Gewerbe zu danken ist, über dem Litera B des Paragraphen 512 StGB schwebte. Welche Schanddirnen zur Betreibung ihres unerlaubten Gewerbes bei sich einen ordentlichen Aufenthalt oder sonst einen Unterschlupf geben? Allerdings war der Faden, an dem das Damoklesschwert hing, nicht allzu dünn und vom Kassationshof gewoben. Dieser stellte sich auf den Standpunkt, dass der Kuppeleiparagraf auf die Bordellbesitzer keine Anwendung finden könne, indem er den Ton auf das Partikelchen »un« legte. Er entschied also sozusagen, dass den Schanddirnen bloß zur Betreibung ihres erlaubten Gewerbes Aufenthalt gewährt werde, eine Entscheidung, die vollkommen der Absicht dieses aus dem Jahre 1803 stammenden Gesetzes wider, aber dem Geiste des Rechtes entsprach. Denn es ging nicht an, die Wirte für etwas zu bestrafen, was die Behörden tolerierten und kontrollierten. Und ein anderes Gesetz, das sogenannte Landstreichergesetz vom 24. Mai 1885, gestattete die Reglementierung der Prostitution und damit auch ihre Ausübung. Nach Goldschmieds Abgang waren Johanna Wittler und Eduard Hayek die Eigentümer. Den Betrieb führte Herr Leopold Schifferes, der Neffe der Frau Wittler. Und am 4. Mai 1896 wird er als Besitzer des Hauses eingetragen. Er hatte ein armes Mädchen aus unmittelbarer Nachbarschaft geheiratet, die Tochter eines im Galli-Kloster tätigen Schusters. Die Braut war 17 Jahre alt und hat nie erfahren, welchen Beruf ihr Mann ausübte. Herr Schifferes verkaufte übrigens bald das Haus und etablierte sich in Berlin als Prager Schinkenimporteur. Da Podbielski Landwirtschaftsminister wurde und die Einfuhr von Schweinen und Schinken verbot, gründete Herr Schifferes in Weißensee eine Prager Schinkenfabrik mit echten pommerschen Schweinen. In der Gemsengasse herrschte jetzt Frau Elisabeth Busch. Sie war bereits Besitzerin eines derartigen Unternehmens, von ihrem ersten Gatten Julius Friedmann ererbt und inmitten der baufälligen, schmutzigen Judenstadt gelegen, eines dreistöckigen, massiven Trutzbaus an der Kreuzung der Josefstädter Gasse und der Rabbinergasse, Haus Nummer 95. Der Roman der erfolglos büßenden Magdalena Machas, er beginnt und endet in diesem Hause. An der Ecke zweier krummer Gassen steht ein weiß getünchtes Haus. Um ein ganzes Stockwerk überragt es alle anderen Ziegeldächer. Seine Fenster sind mit grünen Jalousien dicht verhangen. Während in der Nachbarschaft Kleinhandel, Feilschen, Elend, Jammer und Frömmigkeit waren, war hier Verschwendung, Genuss, Radau und Übermut. Während sich in all den niederen Kammern der Umgebung vielköpfige Pauperfamilien zusammendrängten, regelten sich hier Adelige und Offiziere auf Ottomanen und Betten. Friedmann, der Besitzer, war zugleich Konfident, Nachrichtenlieferant des Polizeirates Olitsch und seines getreuen Famulus Lederer, des Detektivinspektors. Wäscherinnen, Handwerker, Friseurinnen, Modistinnen, Nahrungsmittelhändler, kurz alle, die hierher kamen, um Geld zu verdienen, erzählten von den Geheimnissen der dunklen Nachbarwohnungen. Von verdächtigem Gut, das der Trödler X gekauft, verrieten, dass der Dieb Y seit ein paar Tagen nicht nach Hause gekommen, berichteten, dass die kleine Z zum Tanz in die Schenke Wkornute mit goldenen Ohrringen erschienen sei. Aber Friedmann wusste mehr als die kleinen Diebstähle und Hehlereien seiner Umwelt in der Zigeuner-, der Rabbiner- und der Breitengasse. Nicht bloß infolge der Tatsache, dass Verbrecher unmittelbar nach ihrer Tat in Freudenhäuser gehen, um ihren Raub möglichst rasch zu exploitieren. Nein, auch Politisches erfuhr er. Kamen doch alle Fremden, selbst die polizeilich nicht gemeldeten, in den Salon und sprachen mancherlei. Von dem, was in den verschwiegensten Räumen geflüstert wurde, verlor sich seltener ein Wort als von den Reden, die ein Politiker mit Stentorstimme von der Rostra schrie. Die Polizei revanchierte sich, indem sie ein Auge des Gesetzes zudrückte, wenn etwas nicht in Ordnung war, wenn sich ein Exzess der Eifersucht, Hysterie oder Trunksucht ereignete oder ein Selbstmord. So ward es zur Sehnsucht aller Spelunkenwirte, durch Kundschaftsdienste gleichfalls dieses Wohlwollen der Obrigkeit zu erringen. Und es entstand einerseits das Misstrauen der Bevölkerung gegen die Behörde, die man mit den Bordellen verbandelt wusste, während andererseits das Bündnis einen subjektiven Sklavenzustand herbeiführte, das Gefühl der Schutzlosigkeit bei den Mädchen der Freudenhäuser, eine moderne Form der alten Schuldknechtschaft. Die kleinbürgerlichen Gewerbsleute der Josefstadt verachteten Herrn Friedmann als Bordellbesitzer, respektierten ihn jedoch als großen Auftraggeber. Das Lumpenproletariat hasste ihn als Spitzel und grüßte ihn umso devoter. Er war der Mann, der nützen und schaden konnte. Aber das Gerücht, dass auch schon Hausbesitzer gestorben sein sollen, bewahrheitete sich an diesem öffentlichen Hausbesitzer. Seine Frau führte zunächst als Witwe Friedmann, später als Gemahlin des in dieser Branche bestens akkreditierten Dienstmanns Busch, Klammer auf, Standplatz, Hotel Schwarzes Ross, Klammer zu, das Geschäft weiter. Zur Zeit, da man die Pläne zur Assanierung von Prag 5 zu zeichnen anfing, fühlte sie die Axt an ihrem Stamme, sah sich nach einem neuen Laden um und erwarb de dato 28. September 1898 von Herrn Schifferes die Maison Goldschmied. Weil ihr die Behörden die Haltung zweier tolerierter Häuser nicht toleriert hätten, holte Frau Busch ihren Bruder aus Wiesotschan, Herrn Josef Klein, heran, und der erhielt das gewerbeordnungsgemäße Recht, zum Handel mit allen im freien Verkehr gestatteten und rücksichtlich des Verschleißes nicht an eine besondere Bewilligung, Klammer auf, Konzession, Klammer zu, gebundenen Waren. Bevor noch der Friedmannsche Stammsitz niedergerissen worden war, wurde das Haus in der Gemsengasse umgebaut und neu eingerichtet. Der Salon bekam neue Spiegel und Beleuchtung durch Bronzevasen auf Konsolen und verschiedenfarbige Glühlampen, die hinter den Gardinen in Blumenkörben auf dem Fensterbrett standen. Die steile Wendeltreppe wurde mit einem Laufteppich belegt, die Nische schmückte man mit einer alabasternen Venus, an deren Stelle zuletzt ein Terrakotta-Nachtwächter trat. Das türkische Zimmer erhielt Gobelins. Das kleine Separé tefelte man mit Mahagoni. Das Frisierzimmer im ersten Stock mit der an den Tisch geschmiedeten Handkassa diente außerdem als Inspektionsraum für Herrn Klein oder den Diensthabenden der beiden Söhne, die auf dem Kanapee schliefen, einen großen Hund zu ihren Füßen. Sultan hieß er, wie es sich für einen Harem gehört. In der zweiten Etage waren das gelbe Separé, das blauseidene Prinzenzimmer, die Doktorstube, wo die sanitätsärztlichen Untersuchungen vorgenommen wurden, und das persische Gemach. Die Separés waren im Parterre. Im dritten Stock, Olympia Domadechodes, lebten die Damen in 8 einfachen Kämmerchen, Arbeits- und Schlafzimmer zugleich. an deren Wänden in Vogelbauern Zeisige, Harzer Roller und Rotkehlchen zwitscherten, gehätschelt und mit Leckerbissen gefüttert. Man empfand es nicht als Störung, wenn die Vögel zu tagschlafender Zeit durcheinander musizierten und nachts in den Separés hörbar wurden. Sie waren den kitschig-sentimentalen Mädchen Sinnbilder des eigenen Seins im Käfig und ein Gruß der Natur in diesem Reich des Überraffinements, wo feine Sitte galt und der schwerste Vorwurf in der Frage lag, sahen wir im Wald? Die Vögel waren die einzigen dauernden Insassen des Hauses. Kein Mann wohnte ständig da, selbst der Besitzer nicht. Und auch die Mädchen veränderten sich. Maison Goldschmied stand im intimen Geschäfts- und Austauschverkehr mit gleichrangigen Freudenhäusern anderer Städte. Jedes Lokal bedürfte nämlich eines ziemlich feststehenden Ensembles, in dem alle Rollenfächer besetzt werden mussten. Die Gruppen waren nach Statur, Genre, Naturell, Gesichtsfarbe, Haarfarbe, Nationalität und Bildungsgrad eingeteilt. Was man doppelt hatte oder vielfach, das wechselte man eben aus. Mit Maison Frida in der Budapester Magia Uza, mit Madame Rosa, Salon Killinger und der Hondel in Wien, mit Feher in Arad, Maria Pohl in Aussig, Schicketanz in Nürnberg, Ibsen in Dresden, Reisinger, Klammer auf, zum blauen Affen, Klammer zu, in Leipzig, Hummel in Teplitz, Kraus in Brünn und Elga, Klammer auf, weiße Weste, Klammer zu, in Reichenberg. 12 Damen war der Minimalbestand in der Maison Goldschmied. Die tüchtigsten stiegen in Offiziersrang auf, wurden Wirtschafterinnen und hatten das Anrecht, mit »Sie« angesprochen zu werden. Ihnen zahlte man die Zeche. Carmen regierte von 1904 bis 1909 und heiratete dann einen Hotelbesitzer. Valeska, genannt die Schattenkönigin des Loyola, Klammer auf 1909 bis 1911, Klammer zu, bekam eine Stellung als ärztliche Assistentin in Wien. Wilma, Klammer auf 1911 bis 1914, Klammer zu, wurde während des Krieges von einem Offizier in Triest erschossen, dessen Heiratsanträge sie abgewiesen hatte. Vera, Klammer auf 1914 bis 1917, Klammer zu, verehelichte sich mit einem Großindustriellen. Fritzi, Klammer auf 1917 bis 1919, Klammer zu, lebt wieder als unschuldiges Mädchen bei ihrem Vater, der Bürgermeister in Thüringen ist. Nach Beendigung des Krieges tobte der Betätigungsdrang der Reformatoren, der Moralfantasten, der Sexualneidischen und der Neugierigen auch vor den Mauern des Hauses in der Gemsengasse. Der Sittenwächter Prags, Polizeirat Draschner, musste auf seinen Razzien hierher die Abgeordnete Frau Zemin mitnehmen und die Heilsarmee. Der Salon Gogo bekam salbungsvolle Predigten und donnernde Versammlungsreden zu hören, ohne dass nur eine einzige Seele aus dem Fegefeuer gerettet oder der Nationalsozialistischen Partei zugeführt worden wäre, weil die Agitatorinnen, ebenso wenig wie 500 Jahre vorher der fromme Militius von Kremsia, ihren Hörerinnen keine sozialen Garantien zu leisten vermochten. In Prag, wo die Not an Geschäftslokalen und Wohnräumen enorm war, entstanden neue Bars, Weinstuben, Tanzdielen, Kabarets und andere Wurzlokale in Massen, was man als Zeichen für das Aufblühen der neuen Reichshauptstadt ansah. Überall kostete der Champagner bereits 120 Kronen, die Flasche gewöhnlichen Weins 40, die Flasche Rheinwein 60. Nur bei Goldschmied wurden noch die alten Preise eingehoben, für Rheinwein 28, für eine Flasche gewöhnlichen Wein 20 Kronen. Die Taxe, die vor dem Krieg 10 Kronen betragen hatte, war auf 40 erhöht. aber die Angriffe verstummten nicht und es hieß, die Behörden hätten Weisung, das Lokal zu sperren. So entschloss sich Herr Jakob Klein zu einem Angstverkauf. Per 1. Januar 1920 wurde das Gebäude und Inventar mit dem Weinkeller, den beiden Klavieren, den Gobelins, Statuen, Gemälden und Teppichen um 480.000 Kronen an die Wiener Eisenfirma Rudolf Schmidt und Company veräußert. Silvester 1919 war die Abschiedsnacht. Die Mädchen packten ihre Sachen und zogen von dannen. Herr Klein ging nach Hause und legte sich nieder, um zu sterben. Wenn heute jemand nächtlicherweile die Glocke des Hauses Nummer 6 in der Gemsengasse noch so dringend zieht, es wird ihm nicht mehr aufgetan. Ende von Abschnitt 60, gelesen von Klaus Missfeld. Ende von Hetzjagd durch die Zeit, von Egon Erwin Kisch.